Kundgabe 5383. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.5.1952. Ernste Mahnung. Letzte Phase der Erde. Eine kleine Weile noch seid ihr in geordneten Verhältnissen, um dann in ein Chaos gestürzt zu werden, dem ihr euch aus eigener Kraft nicht entwinden könnet. Denn nun tritt die Erde in die letzte Phase ein. Sie geht ihrem Ende entgegen. Diese Voraussage ist sehr ernst zu nehmen, soll sie euch doch zum Bewusstsein bringen, dass auch eure letzte Zeit gekommen ist. Dass ihr alle keine lange Lebensdauer mehr habt und auch viele sich gefasst machen müssen auf einen plötzlichen Abruf zuvor. Jeder Tag, den ihr noch erlebet, ist ein Geschenk, das ihr würdigen sollet. Denn jedes gute Werk, das ihr an einem Tage tut, vermehret eure Kraft, die ihr nötig werdet gebrauchen können in der kommenden Zeit. Wer aber dahin lebt ohne Liebe und Glaube, der wird völlig ohne Kraft sein oder sich dem übergeben, der ihn wohl mit Kraft versieht, ihn aber nicht rettet vor dem Ende, vor dem letzten Gericht, vor der Neubannung in der festen Materie. Verkaufet nicht eure Seele um einen Preis, der wahrlich nicht die Not aufwiegt, die der Seele noch bevorsteht, wenn das Erdenleben zu Ende ist. Ich kann euch nicht oft und ernst genug davor warnen, weil ich euch ein seliges Los bereiten möchte. Doch ihr Menschen glaubet es nicht, was ich euch immer wieder verkünden lasse durch Seher und Propheten. Ihr glaubt es nicht, und ich kann euch nicht zum Glauben zwingen. Ihr seid weltlichen Sinnes und stehet dem Geistigen unsagbar fern. Ihr seid völlig in der Materie versunken. Und diese Materie wird euch erdrücken. Sie wird euch wieder gänzlich gefangen nehmen, weil ihr euch nicht trennet von ihr, solange ihr die Kraft dazu besitzet. Stellet es euch einmal ernstlich vor, eingeschlossen zu werden von der härtesten Materie und euch nicht mehr daraus befreien zu können. Der Gedanke würde euch die größte Kraft verleihen, diesem Schicksal zu entgehen. Doch euch fehlt der Glaube daran, und diesen Glauben kann ich euch nicht geben, sondern ihr müsstet ihn euch selbst erwerben durch ein Liebesleben. Dann wird euch der ganze Zusammenhang klar und auch die Bedeutung eures Erdenlebens als Mensch. Und ihr würdet erschrecken, wie weit ihr abweichet von dem, was euch zur Aufgabe gestellt worden ist, für die Zeit eures Erdendaseins. Tut gute Werke, zwingt euch dazu, lernet Entbehren für den Mitmenschen, lindert Leid und Not, tröstet und erquicket die Kranken und Schwachen, leget überall barmherzige Hand an, wo ihr Elend sehet. Ihr tut es nicht nur für andere, ihr tut es auch für euch selbst, denn eure Seele erstehet zum Leben. Und jedes gute Werk trägt ihr Erhellung des Geistes ein. Ihr werdet sehend werden und meine große Liebe erkennen dort, wo ihr heut noch unbarmherziges Walten einer Macht sehet, die euch nur quälen will, auf Erden. Höret auf meinen erneuten Warn- und Mahnruf und lasset ihn nicht an eurem Ohr verhallen. Lasset ab von dem Verlangen nach der Materie. Denket nur an das Heil eurer Seele und seid unbesorgt, denn ich erhalte euch auch irdisch, so ihr ernsthaft sorget für eure Seele, die in größter Gefahr ist, denn das Ende ist nahe. Amen.